Kundgabe 1914. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.05.1941. Sünde der Lieblosigkeit. Der gottgegnerische Wille war Anlass zum Abfall von Gott. Und dieser gottgegnerische Wille war so nach der Gegenpol Gottes. Das heißt, das Wesenhafte, was im gegnerischen Willen stand, strebt von Gott ab und eben der Macht zu, die diesen gegnerischen Willen entfacht hat. Die also Gott sich bewusst entgegenstellte. Und es war dies eine Wesenheit, die göttlichen Ursprungs war, also ein höchst vollkommenes Wesen, dem es jedoch auch freistand, sich gegen Gott zu stellen, da die Freiheit des Willens ja unbedingt zur Vollkommenheit gehört. Es ist nun zu verstehen, dass auch das Wesenhafte, das durch den Willen dieser Macht entstand, gleichfalls den Gott entgegengesetzten Willen in sich tragen musste, also in einen Grad der Unvollkommenheit gedrängt war, ohne eigenes Verschulden. Deshalb gab Gott diesem Wesenhaften das Selbstbestimmungsrecht, so dass es wieder frei wählen konnte, seinen Herrn. Und es entschied sich nun aus freiem Willen das Wesenhafte für den Gegner Gottes. Folglich war es nun nicht mehr schuldlos, denn um sich entscheiden zu können, musste dieses Wesenhafte, das Dunkelheit in sich trug, als Zeichen der Gottferne mit dem Licht in Berührung kommen, um auch um dieses zu wissen. Es führte aber gegen das Lichtvolle einen Kampf, um auch das Lichtvolle zu sich herabzuziehen. Und es war dies eine offene Auflehnung gegen Gott. Also wurde das Wesenhafte sündig. Und um wieder frei werden zu können von dieser Sünde, der einstigen Auflehnung gegen Gott, ward alles geschaffen. Himmel und Erde, alle Weltenkörper, die gesamte Schöpfung. Und nun wandelt das Wesenhafte durch diese Schöpfung immer nur dem einen Ziel entgegen, in Gottnähe zu gelangen, um lichtvoll zu werden. Um das zu werden, was es einst leicht werden konnte, aber verschmäht hat. Die Schöpfung birgt das Wesenhafte in sich, das noch weiter oder näher entfernt ist von Gott. Doch alles Wesenhafte ist dem Einfluss des Gegners Gottes entzogen, solange es den Gang durch die einzelnen Schöpfungswerke geht. Doch systematisch zur Höhe gelenkt kann das Wesen nicht werden, weil es dann nur ein gerichtetes, also willenlos zu seinem Reifezustand gelangtes Wesen wäre, was den Grad der Vollkommenheit ausschließen würde. Folglich muss sein Wille von Neuem erprobt werden, ob er sich für Gott oder dessen Gegner entscheidet. Also es muss ihm eine Zeit lang der freie Wille gegeben werden und gleichzeitig dem Gegner Gottes wieder der Zutritt und der Einfluss auf das Wesenhafte gestattet sein. Ebenso aber ist auch der Einfluss der Lichtwesen zugelassen, so dass also das Wesen sich wirklich frei entscheiden kann für Gott oder dessen Gegner. Und beide entfalten nun ihre Tätigkeit und kämpfen um das Wesen, das als Mensch auf Erden diese Willensprobe zu bestehen hat. Es war vor dem Erlösungswerk Christi der Einfluss und die Macht des Gegners ungeheuer und der Wille, obwohl frei, außerordentlich geschwächt durch eben jene Macht seines Erzeugers. Und es erbarmte sich die göttliche Liebe. Zwangsweise konnte Gott jedoch nicht eingreifen, um eben das Vollkommenwerden des Wesens nicht zur Unmöglichkeit zu machen. Also musste er den Wesen selbst zu Hilfe kommen. Er musste als Vertreter dieser geknechteten Wesen den Kampf aufnehmen gegen den, der den Willen der Menschen gebunden hatte durch seine Macht. Er musste den Kampf gegen ihn führen, jedoch mit Mitteln kämpfen, die als einzige die Macht des Gegners brechen konnten. Er musste mit Mitteln der Liebe kämpfen, denn gegen diese war der Gegner machtlos. Und aus Liebe zu den Menschen ließ sich der Gottmensch Jesus an das Kreuz schlagen und überwand dadurch den Tod. Das heißt, den gebundenen Willen und gleichzeitig den, der den Willen gebunden hatte. Und es war von Stund an der Weg frei für einen jeden, der gleich Jesus diesen Weg beschreiten wollte. Denn es muss dieser gleichfalls den Weg der Liebe gehen, jedoch auch im Glauben an den göttlichen Erlöser der Menschheit. Es wird der Mensch, der in der Liebe steht, auch Jesus Christus als Erlöser anerkennen und bejahen können. Denn er steht gleichsam im engsten Verband mit ihm, so er in der Liebe steht, das heißt, liebend sich auf Erden betätigt. Auf ihn hat der Widersacher wenig Einfluss und kann ihm so nach auch nicht die Erkenntnis der Gottheit Jesu nehmen. Folglich wird Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Welt anerkannt werden von allen, die sich durch Liebeswirken von der Gewalt des Gegners Gottes gelöst haben. Die ihn jedoch ablehnen, stehen noch unter dessen Einfluss und also auch noch im gebundenen Willen. Sie können nur frei werden davon, wenn sie, so sie zu schwach sind, eigenmächtig Widerstand zu leisten oder sich liebend zu betätigen. Inständig um die Gnaden des Erlösungswerkes bitten. Der Wille, den rechten Weg zu Gott zu gehen, wird ihnen auch die Kraft eintragen. Denn dafür hat Jesus Christus sein Leben hingegeben, dass dieser Wille gestärkt werde, dass der Mensch, so er sich aus der Gegenmacht befreien will, dies auch kann, wenn er sich zu Jesus Christus bekennt. Amen.